Das folgende Lied ist einem deutschen Philosophen gewidmet. Der Gesandte, der Philosoph der Zukunft, ist Arzt, Gesetzgeber und Dichter. Oder hat er gesagt, der Dichter der Zukunft ist Arzt, Philosoph und Gesetzgeber? Oder der Arzt der Zukunft ist Dichter, Philosoph und Gesetzgeber? Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Und stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon, was bist du narr, vor Winter sind die Welt entflohen. Halt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr! Dein Lied im Wüstenvogelturm, versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Ton. Wehen schreien und ziehen schweren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Schreien und ziehen schweren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du narr, vor Winter sind die Welt entflohen. Die Welt zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, wer stets nach kälteren Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr! Dein Lied im Wüstenvogelton, versteck, du Narr, dein Blut, dein Herz in Eis und Hohn. Wehen schreien und ziehen schweren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat, weh dem, der keine Heimat hat, weh dem, der keine Heimat hat, weh dem, der keine Heimat hat.